Ich scheiß drauf, fick die Welt, wenn die Hose fällt, dann mein Geld, komm ich auf meine eigene Naht. Nur die Leute verstehen's nicht, weil ich keinem was sag. Ich mach mal dies, mach mal das, grad so wie es mir passt. Die Wiese, die klatscht, die ich dir vermittelt hab, Mitternacht in der Stadt. Meine Jungs sind am Block, in der Hand einen Jan und schon Pöls in deinem Kopf. Und sie brechen in mein Studio ein und schreien zu Alltag. Aber es bitte so lange auf euch, bis sie geschnallt hab. Denn wenn ich will, dann nehm ich euch alles weg. Hast du gecheckt, Strophe für Strophe, bis die Kasse crackt. Ich hab auch Geld, deswegen fick ich keine schäbige Bitch. Trage meine Hosen so weit unterm Arsch wie Sammy Deluxe. SD Bro, ich hab kein Geld mehr für die Studiomiete, weil ich nicht nachdachte, als ich es in der Spiegel verspielte. Wenn's Nacht wird, geh raus, mach dein Cash. Mama, mach dein Cash. Mama, mach dein Cash. Mama, mach dein Cash. Wenn es Nacht wird, geh raus, mach dein Cash. Mama, mach dein Cash. Mama, mach dein Cash. Mama, mach dein Cash. Ich weiß doch, wo beim Geld machen die Handschellen klicken. Ich brauchte Geld und wollte mich nicht anstellen zum Ficken. Bring mein Geld nicht zur Bank in den Puff, weil ich hoch und nicht die Beste. Natürlich unsere, die aus dem Ruhrgebiet. Sie sind cool am Knie. Ich wäre gerne Donald Trump. Trage Holzschuhe, weil ich mal Weed in Holland fand. Ohne meine Jungs und Gras, die ich mich im Kreis greifen. Jenna und ich, manchmal kann ich es nicht begreifen. Mal gibt es Zeiten, da nehme ich mir, was ich will. Mal gibt es Zeiten, da bin ich zu Hause, baff und chill. Doch im Endeffekt vertreibe ich meine Zeit mit Rap und baller mit Bass die ganzen schäbigen Neider weg. Doch nehme nur von den Reichen das Cash. Verwandle es in Gras, rauch es dann im Land weg. Ich bin der Typ, der sich den Jan im Bus ansteckt oder nachts im Park hängt mit seinen Jungs einem Bad-Rap. Wenn's Nacht wird, geh raus, mach dein Cash. Mama, mach dein Cash. Mama, mach dein Cash. Mama, mach dein Cash. Wenn es Nacht wird, geh raus, mach dein Cash. Mama, mach dein Cash. Mama, mach dein Cash. Mama,